Abschnitt 20 aus Hamann, die Geschichte eines Werwolfs von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil, der Prozess. Die beiden Angeklagten. Ein schwanzloser Raubaffe, welcher auf Hinterfüßen geht, in Rudeln lebt, alles frisst, ein ruheloses Herz hat, aber durch seinen Geist verlogen ist. Diebisch, geil und händelsüchtig, dabei fähig zu vielen Fertigkeiten. Der Feind aller übrigen Erdgeschöpfe und doch der schlimmste Feind seiner selbst. Klammer auf, simia homo sine cauda, pedibus postices ambulans, gregarius omnivorus, inquietus cordis, mendax mentis, furax, salex, pugnax ad artium varium capax, animalium reliquorum terre hostis, sui ipsius inimicus terrimus, Klammer zu. Dies ist die älteste Beschreibung des Urmenschen. Eigenbezüglich und hörig, feige und wild verwegen, brutal und sentimentalistisch, vor allem eitel und geil. So stellte sich Hamann uns dar. Ein fließendes Element, darin gespielte und wirkliche Kindischkeit, gespielter und wirklicher Schwachsinn wunderlich einander überdeckten. Ganz auf Hunger und Wollust gestellt, ausgeschämt in jedem Sinn, ist er doch ein Stück unmittelbare, auch noch in seiner Schauspielerei völlig naive Urnatur, an keinerlei Rechenschaft über sich selber gewöhnt. Wenn das Paragraphendeutsch der Juristen, die verwickelte Heuchelei der Ämter und die hinter Wissenschaft, Moral oder Amtspflicht versteckte Eitelkeit der bürgerlichen Gesellschaft, wenn alle diese vielen Lebenslügen all der Bildungs- und Kulturmenschen sich selbstgerecht ahnungslos ausgesprochen hatten, dann wirkte es fast erquickend und befreiend, diesen Hamann naiv flunkern und Dichtung und Wirklichkeit untermischen zu hören. Und man empfand, die Wahrheitsmenschen lügen. Dieser Erzschauspieler ist wahr. Er hat keinerlei Grauen vor dem, wovor jedem dieser Kulturmenschen graut, vor Tod, Leichen, Moder, aber bei einem Gewitter verkriecht er sich doch wie das Tier, zittert und beginnt ohne Glauben Gott anzubetteln. Zuweilen brachen kindliche Züge von Sympathie hervor. Als mitten im Tage die Lichter im Saale angezündet werden, sagt er, ganz wie ein Kind, leise zu sich selber, »Grad wie der Tannenbaum«. Als der alte Geheimrat Schulze, der ihn unausgesetzt beobachtet, müde gähnt, sagt er, gerade wie wenn er auf den Professor und nicht dieser auf ihn Acht zu geben hätte, »Na, können Sie auch noch, Herr Professor?« Und zum Gerichtshof gewandt, fügt er entschuldigend hinzu, »Er ist nämlich grad krank gewesen.« Zu den Journalisten sagt er mahnend, »Ihr müsst aber nicht lügen, ihr lügt ja doch alles.« Und zu den Geschworenen, »Macht's kurz, Weihnachten will ich im Himmel sein bei Muttern.« Als meine Berichte, die die Schuld der Polizei und die Mängel der Expertise aufklären, dem Gerichtshof unbequem zu werden beginnen und der immer nervöser werdende Vorsitzende, wie man denn überhaupt den Hamann stets zur Entlastung der Polizeibehörde aussagen ließ, ihm meine Behauptungen vorhält und fragt, ob sie richtig seien, da ruft er laut, »Das lügt der Kerl alles«, fügt aber leise zu mir gewandt hinzu, »Nächstens wirst du noch sagen, die Leute auf der Polizei seien meine besten Freunde.« Dabei zwinkert er schlau mit den Äuglein, als ob er sich über alles lustig mache. Ganz entgegengesetzt zeigt sich der junge Hans Grans, so zäh wie zart, so unzerbrechlich wie mädchenhaft, immer gleichmäßig überlegen und überlegend, zuvorkommend, liebenswürdig, in der Lage eines Fuchses, der in äußerster Todesnot alle Aufmerksamkeit überwach sammelt und jede Lücke erspäht, durch die er der teuflischen Falle entschlüpfen kann. Mit einem langen Bleistift oder mit dem dozierenden Zeigefinger der Rechten zeichnet er Konturen von Beweisen in die Luft, beantragt scharf advokatorisch sehr zarte Fragestellungen, deren Zweck im Sinne seines fest aufgebauten Verteidigungssystems er nur selber kennt. Er friert weit mehr als Hamann in einer ungeheuren Einsamkeit. Er ist schuldlos und dennoch gefährlicher, denn er ist, obwohl viel sensitiver, nicht wie Hamann eine Angst- und Defensivnatur. Auf Hamanns Natur spielen in jedem Augenblick unbezwingliche dämonische Mächte. Das Minderwertigkeitsgefühl eines lang unterdrückten, besudelten, entgleisten, oft gehänselten, hält sich schadlos an dunklen Triebräuschen. Und er treibt gern auch sein diabolisches Spiel mit den Zeugen, seinen Hehlern und Hehlerinnen, von denen er etwas weiß und die von ihm etwas wissen. Er zeigt allen die Pranken. »Ich lasse euch vor dem Tode hops gehen. Der Zeuge ist frech. Er muss noch eins auf den Dez kriegen.« Dagegen Grans ist zu egoistisch selbst für Liebe und Rache. Er kennt keinen Affekt, nur kluge Selbsterhaltung. Was ich getan habe, ist gleich. Was ihr beweisen könnt, steht hier in Frage. Ich hätte nicht geglaubt, dass Grauses Fehlurteil ihn zum Tode verurteilen könne. Als ich den Eltern sagte, lassen Sie Ihr Kind im Zuchthaus nicht im Stich. Da erwiderte der Vater, wüsste ich, dass er das getan hat, was man ihm Schuld gibt, so ginge ich selber hin und zeigte ihn an. Und die Mutter, kommt er ins Gefängnis, so nehmen wir ihn wieder auf. Kommt er ins Zuchthaus, so müssen wir uns lossagen, denn dann fällt Schmach auf die Familie. Wie ist das Gefühlsverhältnis der beiden? Sie sind zwei Rücken an Rücken geschmiedete Galeerensträflinge, wobei der Junge nicht einmal Hass und Ekel aufbringt, sondern nur dieses Zusammengeschmiedetsein überwinden möchte, indem er gegen jede Berührung des anderen Leibes empfindungsstarr vereist. Darum war es ihm auch gar nicht möglich, sein Verteidigungssystem auf Gefühl aufzubauen, was ihm sicher das Leben gerettet hätte, denn der andere lauert auf jedes freundliche Wort und wirbt auch noch mit seiner Rachsucht. Ja, er würde alles, womit er den ehemals Geliebten schlau belastet, im Nu widerrufen, falls dieser es nur vermöchte, Worte des Mitleids oder auch nur der Dankbarkeit für ihn zu finden. Gerade aber weil in dem Jungen nur der eine Trieb lebt, loszukommen vom Festgeschmiedetsein an dieser schon halb erkalteten Leiche, ist in Hamann nur noch der eine Wunsch, den Gehasstesten, weil Liebsten, mit hinabzureißen ins dunkle Land. Das legt er aber so verschlagen an, dass außer Grans keiner das fühlt. Er spricht immer mit Zuneigung. Er redet lange nur von Hans, während dieser immer sagt Herr Hamann oder der Angeklagte Hamann, droht dabei aber unterirdisch, bettelt wieder um Gemeinschaft und bricht schließlich aus in folgende, scheinbar erst durch die kalte Verachtung des anderen heraufbeschworene, in Wahrheit lang vorbereitete Beschuldigung. Grans hat mir nicht nur die Knaben zugetrieben, damit ich sie töte. Grans hat nicht nur durch alle möglichen Künste mich geil gemacht und die Knaben angelernt, wie sie mich wild machen konnten. Grans hat nicht nur berechnend meine Raserei ausgebeutet und mich tagelang bearbeitet, Knaben zu töten, deren Hose er gerne haben wollte. Grans hat selber gemordet, schlimmer als ich. Grans und sein Freund Witkowski haben den 17-jährigen Adolf Hennies, mit dem sie Zank wegen Weibergeschichten hatten, in mein Zimmer gelockt und ihn dort ermeuchelt. Dann haben sie die Kleider genommen und hohnlachend, als ich nach Hause kam, mir die Leiche gewiesen. Das ist einer von den Deinen. Ich habe geweint und gebettelt, Nehmt die Leiche fort. Sie hat am Halse keine Saugflecken. Das kann nicht einer von den meinen sein. Aber sie haben mir den Toten untergeschoben, sind auf und davon, und ich musste den Körper zerlegen und fortschaffen. Auf diese ungeheuerliche Anschuldigung, das Gericht glaubte sie, hatte Hamanns Teufelsrachsucht tagelang hingearbeitet, mit treuherzigster Überzeugtheit, mit naiver Eindringlichkeit. Als sie heraus war und das Ziel, nicht einsam in den Tod zu müssen, erreicht war, da wurden die Aussagen gegen Grans schon bedenklich flauer, und er zockte wieder zurück, sobald es dem anderen gelang, auch nur ein freundlicher klingendes Wort sich abzunötigen. Der mitbeschuldigte Witkowski stellte, so wie er von dieser Beschuldigung hörte, sich sofort freiwillig dem Gericht. So flutete tagelang die kaum noch empfindbare, ganz dumpf vorbewusste Gefühlsunterströmung von Hamanns verdrängter Sexualrache ausgehend an den starren Eispanzer des qualvoll wachbewussten Grans. Und doch wurde auch dies klar: die arme Undine war nicht nur Lebensschmarotzer, nicht nur Gefühlsparasit auf fremdem Irrsinn. Gesetzt, ich weiß von dem einzigen Menschen, der mir so etwas wie Väterlichkeit, Zuflucht, Liebe bot, oder wie man dies Dumpfe nennen will, etwas Schreckliches, ahne das Allerschrecklichste, und ich schweige Ehern und liefere ihn nicht dem Staate ans Messer, muss das nur eine Niedertracht sein? Hier steckte etwas von Ethik und Charakter, ja, hier lag Größe. Wenn die Gemeinschaft und ihre Behörden blind sind, wenn sie Armut, Laster, Selbstfeilbietung, Verbrechen nicht bewältigen können, oft vielleicht selber fördern helfen, soll dann ich, der 20-jährige, Ausgestoßene und Abgedrängte, der Einzige sein, welcher alles sieht und alles sagt, was er sieht? Grans ging im Bahnhof unter den Augen von 3 Polizeibehörden dem Handel nach mit den Kleidern Ermordeter. Er trug dabei auf seinem eigenen Leibe den Mantel des gemordeten Hennys, den Rock des gemordeten Wittig, die Breeches-Hose des gemordeten Hannappel, das Hemd des gemordeten Spieker. Hat die Polizei nichts davon gesehen, so muss man auch diesem in den Tag lebenden glauben, dass er sich nichts dabei gedacht hat. Sein Gefühl zu Hamann war keineswegs so einfach, dass er nur Fuchs war, der auf Beutespuren des Wolfes lebt. Ja, es ist möglich, dass selbst der Schlechteste seine Scham zeigt, gerade darin, dass er sich noch schlechter stellt, als er ist. Wenn die Dirnen kamen, die der junge Grans für sich arbeiten ließ und denen er zu imponieren wünschte, so kehrte er stets hervor, wie Hamann unter seiner Geschlechtshörigkeit stünde, schlang etwa die Arme um den Rabiaten, der dann sofort gefügig wurde, und tuschelte dabei heimlich dem schönen Dörrchen ins Ohr: »Den Hamann träg ich bloß ute.« Und doch war ganz gewiss nicht nur der 45-Jährige der Geschobene, sondern auch der 20-Jährige nahm die Verderbtheit des anderen auf in seinen Willen, und wenn den Hamann an Grans band die Liebe des alten Wolfes zum jungen Fuchs, so band den Grans an Hamann nicht nur die Dankbarkeit des Schmarotzertieres zu seinem Wirt, sondern auch mitleidiges Gewähren lassen. Er liebt mich ja. Was wäre er ohne mich? Ende von Abschnitt 20. Gelesen von Klaus Missfeld.